Ja, ein weiteres Jahr ist vorüber. Und ich sing immer noch meine Rap-Lieder. Und ich fick weiterhin mit alten Omas rum. Denn man sagt ja nicht umsonst gut fickt dumm. Oder so ähnlich, ihr wisst, was ich meine. Checkt meine bescheuerten Scheißreime. Yeah. Ich hasse Dumbledore.